dem letzten Sonnenstrahl wärmt der Tag nochmal das Herz. Nach getaner Arbeit ging, blicke himmelwärts. Hin bis zur Ewigkeit der Felsen, die uns leuchten im letzten Abendrot. Das Abendgebet der Berge für den Herrgott, der alles erschuf. Die Sonne, den Wind, ein Bächlein, das rinnt. Halt kurz inne und hör seinen Ruf. Ui, di, di. Ui, di, di. Diolo, di. Hör seinen Ruf. Schnell wie die Gedanken ziehen, weit zurück oder voraus, fällt ein schöner Augenblick uns oft gar nicht auf. Doch in des Tages letzten Stunden liegt die Heimat im ganz besonderen Licht. Das Abendgebet der Berge für den Herrgott, der alles erschuf. Den Wind, ein Bächlein, das rinnt, halt kurz inne und hör seinen Ruf. Ui, di, di, ui, di, di, Diolo, di, hör seinen Ruf. Das Abendgebet den Herrgott, der alles erschuf. Die Sonne, den Wind, ein Bächlein, das rinnt, halt kurz inne und hör seinen Ruf. Ui, di, di, ui, di, di. Diolo, noch keinen